Abschnitt 6 aus Der Fall des Generalstabschefs Riedel. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 6. Jedenfalls ist das Verhalten Riedels in dem größten Militärbefreiungs- und Spionageprozess Österreichs, in dem Prozess Hekailo-Wienkowski 8, ein so merkwürdiges gewesen, dass 10 Jahre später, nach dem Selbstmord Riedels, bei den wenigen Eingeweihten der Verdacht auftauchen musste, er habe damals eine Doppelrolle gespielt und auf eine Weise Menschenleben vernichtet, wie sie teuflischer kaum gedacht werden kann. Im Jahre 1903 wurden nämlich in Wien Vorerhebungen gegen den Oberstauditor Hekailo, Justizreferenten der 43. Landwehrdivision in Lemberg, geführt, der im Verdachte stand, durch Fälschung einer Quittung Gelder unterschlagen zu haben. Während der streng geheim geführten Erhebungen wurde der auf freiem Fuße belassene Hekailo flüchtig. Und erst nach dem Bekanntwerden seiner Flucht meldeten sich weitere Beschädigte, aus deren Aussagen hervorging, dass Hekailo auch die ganze Heiratskaution eines Rittmeisters und das Vermögen seines Mündels unterschlagen hatte. Ein paar Monate später erschien der Generalstabshauptmann Alfred Redl in der Kanzlei des nachmaligen Generalmilitäranwalts Wilhelm Haberditz, der die Untersuchung gegen Hekailo führte, und machte die überraschende Mitteilung, dass Hekailo nach den unwiderleglichen von Redl beschafften Beweisen als Spion in russischen Diensten stand und wahrscheinlich auch den Aufmarschplan der österreichisch-ungarischen Armeen, den Russen, an der Grenze bei Thorn ausgeliefert habe. Durch einen Brief, den Hekailo nach seiner Flucht an einen Freund in Galizien sandte, kenne man auch seinen gegenwärtigen Aufenthalt und seinen Decknamen, Karl Weber, in Curitiba in Brasilien, weshalb ein Auslieferungsbegehren zu stellen wäre. Das bezügliche Aktenstück, in welchem natürlich nur von den gemeinen Verbrechen des Betruges und der Veruntreuung die Rede war, wurde sofort verfasst und dieses Auslieferungsbegehren vom Ministerium des Äußern auf telegrafischem Wege der brasilianischen Regierung mitgeteilt. Als jedoch Hekailo verhaftet werden sollte, wies er einen russischen Pass vor, der auf den Namen Karl Weber lautete, und stellte sich unter den Schutz des russischen Konsulats. Schon war verfügt, dass ein höherer Offizier zum Zwecke der Agnoszierung des Festgenommenen eine Reise nach Brasilien unternehmen sollte, als die Nachricht des österreichisch-ungarischen Konsulats in Curitiba eintraf, Hekailo habe sein Leugnen aufgegeben, da man beim Öffnen seines Koffers ganz oben den österreichischen Paraderock gefunden hätte. Als es nun klar war, dass der Verhaftete österreichischer Militär war, legten ihm die brasilianischen Gendarmerieoffiziere mitleidvoll einen geladenen Revolver in die Zelle. Aber Hekailo machte von der Waffe ebenso wenig Gebrauch wie von der wiederholten Gelegenheit, die ihm der eskortierende brasilianische Artillerieoberstleutnant auf dem Seewege von Paranagua nach Rio de Janeiro bot, sich in das Meer zu stürzen. In Rio de Janeiro wurde Hekailo auf einen nach Triest abgehenden Kohlendampfer eingeschifft. Er war in einer Kabine des Zwischendecks untergebracht und muss durch die tropische Hitze schwer gelitten haben, da er bei seiner Ankunft in Wien kaum wiederzuerkennen war. Programmgemäß wurde nun Hekailo zuerst über seine vielseitigen Unterschlagungen verhört. Der alte Kaiser interessierte sich lebhaft für diesen Prozess und wurde über jede Phase durch seinen intimen Freund, den Chef des Generalstabes Grafen Beck, unterrichtet. Der Kaiser selbst war es, der drängte, die Untersuchung auch auf die Spionagetätigkeit Hekailos auszudehnen. Endlich war es soweit, dass man dem beschuldigten Hekailo die Beweise seines Verrates vorhalten konnte. Sie bestanden in der Hauptsache aus Fotografien und Briefen, die Hekailo unter der Deckadresse der beim russischen Generalstabschef in Warschau angestellten Gouvernante an diesen gesandt hatte. Nach Angabe Redels hatte der Erwerb dieser Beweisstücke gegen Hekailo 29.000 Kronen gekostet, die das Ministerium für Landesverteidigung auch bezahlen musste. Bei den Verhören Hekailos wurde Hauptmann Redel als Sachverständiger zugezogen. Hekailo, der ohne Zweifel wusste, dass er aufgrund des Auslieferungsbegehrens und des bestehenden Staatsvertrages mit Brasilien wegen Spionage nicht bestraft werden könne, Klammer auf, weshalb er auch die Gelegenheiten zum Selbstmorde nicht ausgenützt hatte, Klammer zu, zeigte sich im Verlauf der Untersuchung sehr offenherzig und gestand unumwunden, was er allein oder mit Hilfe Dritter den Russen geliefert hatte, darunter die Instruktion für die Alarmierung der Lemberger Garnison. Nur von dem Aufmarschplan wollte er absolut nichts wissen und antwortete Redel, der in auffallendem Übereifer wiederholt in ihn gedrungen war, die Auslieferung dieses Planes einzugestehen, einmal in treffender Weise: »Herr Hauptmann, woher sollte ich mir diesen Aufmarschplan verschafft haben? Den kann nur jemand aus dem Generalstabsbüro in Wien den Russen verkauft haben.« Nach langem Drängen nannte Hekailo auch seinen Komplizen, den Major Ritter von Wienkowski, Ergänzungsbezirkskommandanten in Stanislaus. Schon am nächsten Tage fuhr der Major Auditor Haberditz, mit den weitgehenden Vollmachten ausgerüstet, in Begleitung Redels und des Auditors Dr. Seliger dorthin. Nachdem die Verhaftung Wienkowskis in dessen Büro vorgenommen worden war, schritt man zur Hausdurchsuchung. Zuerst fand die Kommission in der Wohnung des Festgenommenen nichts von Bedeutung vor. Im Kinderzimmer spielte das sechsjährige Töchterchen des Majors mit der deutschen Gouvernante. Das hübsche Kind war anfangs sehr befangen und starrte die Eindringlinge erschreckt an. Erst als es Redel beim Händchen ergriff und mit ihm polnisch zu plaudern begann, wurde es zutraulicher. Redel legte der Kleinen einige Fragen vor, zum Beispiel, wie viel 2 mal 2 sei. Er stellte sich ganz überrascht darüber, dass das Kind richtige Antworten gebe, und belobte es sehr, worüber die Kleine ganz glücklich war. »Bist du auch so gescheit, dass du weißt, wo Papa seine Briefe versteckt?« fragte Redel. »Natürlich«, lachte das Kind und lief in das Arbeitszimmer des Majors, kroch unter den mächtigen Schreibtisch und deutete auf dessen linke Ecke. Nun wurde das schwere Möbelstück umgelegt, man fand einen verborgenen Knopf, und als man auf diesen drückte, öffnete sich ein Geheimfach voll von schwer belastenden Dokumenten. Die Kommission konnte mit diesem kriminalistischen Erfolg zufrieden sein, aber diese Zufriedenheit wurde beeinträchtigt durch die widerliche Art, wie Redel das unschuldige Kind zum Verrat am eigenen Vater missbraucht hatte. Und dabei hatten die Kommissionsmitglieder keine Ahnung davon, dass Redel ein viel ärgerer Verbrecher sei als Wienkowski. Wie viel gravierendes Material bei dieser Hausdurchsuchung gefunden worden war, kann man daraus ermessen, dass die Untersuchungsakten am Schluss ein Gewicht von 120 Kilogramm aufwiesen. Sie wurden in einer großen Kiste aufbewahrt und von militärischen Posten bewacht, die die beiden Majore selbst des Nachts visitierten. Einmal nun, Major Auditor Haberditz war gerade abwesend, wollte Redel von Dr. Seliger einen streng reservierten Mobilisierungsbehelf zur Einsicht haben, der sich in dem Aktenfaszikel befand. Dr. Seliger schlug ihm dies mit Hinweis auf seine Instruktionen ab, worauf sich Redel verstimmt entfernte. Kurze Zeit darauf legte Redel dem Major Auditor nahe, er möge beantragen, Redel nach Russland zu entsenden, da in Warschau noch einige unklare Momente der Affäre zu erheben seien. Der Kommissionsleiter lehnte diesen Vorschlag ab, da die Erhebungen für das Verfahren nicht relevant seien. Nach Verhaftung eines weiteren Komplizen, des Hauptmannes Alexander VIII, Personaladjutanten des Lemberger Militärkommandanten, fuhr die Kommission nach Wien zurück, wo die Verhöre mit den Festgenommenen fortgesetzt wurden. Da ging in Redl eine auffallende Veränderung vor. Denn so eifrig er anfangs für die Überführung des Majors Wienkowski gearbeitet hatte, ebenso eifrig begann er sich plötzlich für dessen Unschuld einzusetzen. Dies ging so weit, dass der Untersuchungsleiter Haberditz es ihm einmal unter vier Augen vorhalten und eine weitere Zusammenarbeit in Frage stellen musste. Es kam zu einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung, nach welcher Haberditz beim Vorstand des Evidenzbüros, Oberst Hortlitschka, die Ablösung Redls als Experten verlangte. Oberst Hortlitschka gab ihm in der Hauptsache recht und versprach, auf Redl entsprechend einzuwirken. Zu einer Ablösung Redls könne er sich jedoch nicht entschließen, da ja die Überweisung des Hauptbeschuldigten ein Verdienst Redls gewesen sei und er diesen nicht um die Früchte seiner Bemühungen bringen wolle. Major Auditor Haberditz gab sich damit zufrieden. Redl wurde jetzt tatsächlich viel zurückhaltender und unterließ besonders seine hemmenden Einwände. Ja, eines Tages erbot er sich sogar, aus Warschau ein Stück der angeblich von Major Wienkowski eigenhändig abgeschriebenen Mobilisierungsanweisungen herbeizuschaffen, da Österreich-Ungarn doch beim Warschauer Generalstab einen sehr verlässlichen russischen Offizier im Solde hätte, dem es ein leichtes wäre, aus dem Dossier H. ein Stückchen der bewussten Schrift herauszureißen. Allein Major Auditor Haberditz war tief erschüttert, als ihm Redl dann nach ungefähr 3 Wochen in trockenstem Ton und mit eiskaltem Blick die Nachricht überbrachte, dass der bewusste russische Generalstabsoffizier in Warschau beobachtet worden sei, wie er sich beim Dossier H. zu schaffen machte, dass darauf eine Untersuchung seines Schreibtisches erfolgte, in welchem für Österreich ausgestellte Rechnungen gefunden wurden und dass der Mann 2 Tage darauf standrechtlich gehängt worden sei. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Klaus Missfeld.